Musik nicht will ich machen, sondern schreiten. Aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Musik nicht will ich machen, sondern schreiten. Und zeigen meine Schritte. Musik nicht gibt das hart geballte Reiten der Heere von Seelen, die streiten um meine Mitte. Und ist kein Boden mehr, kein Traum zu schreiten, so sollt ihr noch mein Stehen verspüren. Ich lass wie ein Gebirge mich nicht gleiten, so gut befreundet immer noch mit Möglichkeiten. Kein Schicksal soll mir meine Stirn entführen. Am scharfen Rande ausgesogner Weiten, auf nichts als meinen zitternd spitzen Zehen, erwachsen, sehend nur mein Sehen, entstürzt dem ersten Garten und mit keiner zweiten, Musik als meinem Warten spürt mich stehen. Ende von Musik nicht will ich machen, sondern schreiten.